Das alte Lied. Das sagen Männer immer. Wenn ich die beiden Fräuleins recht verstehe, so schwärmen sie nach Kräften für die Ehe. Seit wann ist denn die Ehe wieder Mode? Sie ist ja doch die bessere Methode. Es schwärmt sich nicht sehr gut an Schreibmaschinen. Ihr liebt das Geld, das wir für euch verdienen. Die Formulierung klingt etwas gehässig. Warum auch nicht? Das andere ist Essig. Ein kleines Heim. Und einen Mann. Und Kinder. Kein Geld. Kein Licht. Kein Fleisch. Kein neues Kleid. Kurz, die bekannte Hinterhäuslichkeit. Sie reden von der Sache wie ein Blinder. Zur Ordnung und wenn möglich keinen Streit. Die Welt ist schlecht. Das wäre noch erträglich. Man ist ja jung, man hat mitunter Mut. Doch leider sind die Menschen auch nicht gut. Und was dabei herauskommt, ist recht kläglich. So ist das Leben. Wie denn? Wochentäglich. Wir wollen Mann und Kinder, immer wieder. Ja, und der Mann singt dann die Wiegenlieder.